Ö2 Nachwort Schicksalsgesetze und Lebensprinzipien am Beispiel der Flüchtlingsproblematik. Die westliche Welt und besonders Deutschland erreichen heute Flüchtlingsströme ungeahnten Ausmaßes. Auch dabei geht es letztlich um Fülle und Erfüllung und äußeren und inneren Reichtum. Viele Flüchtende suchen bei uns mehr Fülle und einige sicher auch Erfüllung. Viele Europäer wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, und für nicht wenige ist es offenbar am einfachsten, sich dagegen zu stellen. Manche neigen aus gemachten Erfahrungen, der Angst, Enge und des Mangelbewusstseins dazu, sich gegen jede Veränderung zu stemmen und sich allem Neuen erst einmal zu verweigern. Andere versuchen, das ganze Drama weiter und mit vielen und am besten allen Facetten zu sehen. Wir nehmen uns dieses Thema beispielhaft vor und betrachten es mit den uns zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln wie Schicksalsgesetze, Schattenprinzip und Lebensprinzipien am Beispiel der Deutschen, die es am härtesten traf. Nach dem Polaritätsgesetz, der wichtigsten Spielregel des Lebens, muss es auch noch eine andere Sicht geben als die der Heimsuchung, und die könnte so aussehen. Die Flüchtlinge wollen natürlich dorthin, wo sie das Beste für sich erwarten, nach Deutschland, und ist das nicht ein riesiges Kompliment? Fast überall auf der Welt habe ich Menschen erlebt, die von Deutschland träumen. Ob in Peru oder Persien, in Bali oder auf dem Balkan. Wer versucht, ihnen diesen Zahn zu ziehen und darauf hinweist, dass dort das Wetter meist schlecht und jedenfalls kaum besser als die Stimmung sei, hört staunende Gegenfragen wie: Aber da haben doch alle ein Haus und ein Auto und sogar ein Haus für das Auto. Das zeigt, wie sehr es hier oft um materielle Träume von Fülle geht. Integration ist in Deutschland zum Schlüssel- und Zauberwort geworden. Tatsächlich geht es immer darum. Allerdings braucht sie Voraussetzungen. Als Arzt weiß ich, wie lebensbedrohlich bereits die Verbrennung von nur 10% unserer Hautgrenze ist. Aufgrund des paracelsischen Analogiedenkens von Mikrokosmos Körper und Makrokosmos Welt kann ich keinesfalls zu einer unkontrollierten Grenzöffnung im großen Stil raten. Die Deutschen haben sich damit in Gestalt ihrer Kanzlerin, wenn auch mit bester Absicht, übernommen. Wir schaffen das. Was wohl? Die Integration offenbar. Aber meinen auch alle das Gleiche, die das Wort Integration in den Mund nehmen? Tatsächlich müssen wir alle am Ende alles integrieren. Auch alles, was uns heute noch gar nicht passt. Fülle und Erfüllung ergeben sich erst aus Integration. Und insofern ist fast gleichgültig, woran wir üben. Schauen wir uns also an, wer und was da alles auf uns zukommt. Dafür ist die Flüchtlingssituation wie geschaffen. Und ich kann versprechen, da ist nicht nur für Integrationsgegner, sondern auch für Befürworter viel herausfordernder Lernstoff dabei. Und Schweizer und Österreicher haben es dabei nur scheinbar leichter. Letztlich sitzen wir alle im selben europäischen Boot und eigentlich in dem noch viel größeren der Menschheit. Die Deutschen haben sich diesen Schuh in Gestalt ihrer Politiker selbst angezogen und die herrschenden Politiker einer großen Koalition mit Mehrheit gewählt. Hätten sie so dicht gemacht wie die Verweigerer des ehemaligen Ostblocks, wären wohl 1 Million Flüchtlinge an Grenzzäunen gestrandet und im Winter vielleicht sogar erfroren und verhungert. Dann wäre Europa so erschienen, wie es keinesfalls dastehen will. Als egozentrisches Machtgebilde, dem es nur um eigene Vorteile geht, und an dessen Grenzen Menschlichkeit und christliche Kultur enden. Das haben die Deutschen sich und dem Rest Europas erspart. Dafür ließe sich ihnen auch einmal danken. Dabei erleben sie die eingetretene europäische Spaltung auch im eigenen Land. Denn ein gar nicht so geringer Teil der Deutschen sieht die Heimatsuche der Flüchtlinge als Heimsuchung. Darin ähneln sie der Mehrheit in den ehemaligen Ostblockländern, die dieser Herkunft alle Unehre machend im Blockierstatus verharren. Offensichtlich haben Wessis und Ossis andere Vorerfahrungen, in Deutschland wie in Europa. Ob wir das werten und verurteilen müssen, wie einige Politiker, sei dahingestellt. Jedenfalls bringt Wertung einer Lösung nicht näher, sondern polarisiert im Gegenteil. Wer als Pack beschimpft wird und sich dann selbst als Pack fühlt und wütend schreit, wir sind das Pack, ist der Lösung, der Sicht des Ganzen und dem Integrationsgedanken jedenfalls nicht näher gekommen. Ähnliche Polarisierungen erfahren wir überall. Inzwischen besitzt 1% der Weltbevölkerung materiell mehr als die übrigen 99%. Das ist Ausdruck des Polaritätsgesetzes, aber weder hilfreich noch friedensstiftend. Wir wissen im Gegenteil aus der Glücksforschung, dass die Menschen eines Landes umso glücklicher sind, je geringer die materiellen Besitzunterschiede sind. Das Polaritätsgesetz ist aber nicht zufällig das Wichtigste unter den Schicksalsgesetzen, den Spielregeln des Lebens. Polarisierung verlangt immer nach Ausgleich, und dessen Eintritt ist jeweils nur eine Zeitfrage. Und auch der Ausgleich ist, wie schon gesehen, wieder der Polarität unterworfen. Er kann freiwillig und friedlich erfolgen oder unfreiwillig und gewaltsam. Diese Wahl haben wir und sie hängt von unserem Bewusstseinszustand ab. Wer aus Mangelbewusstsein die Integration verweigert, wird dazu gezwungen werden. Wer allerdings Integration zu schnell, zu sehr übertreibt, wird sich testen lassen müssen. Betrachten wir das Geschehen weiter für das so zerrissene Deutschland als Modell für das ähnlich gespaltene Europa, dem es doch so um mehr Fülle und Reichtum ging. Das sollte durch rasante Integration gelingen, wie der rasche Expansionskurs offenbart. Nun ist die Mauer plötzlich wieder hoch, nicht nur in Deutschland, sondern der eiserne Vorhang auch in Europa. Und tatsächlich gehen diese Barrieren auch schon durch Familien und Köpfe. In Deutschland begegnet eine Mehrheit Fremden offen und hilfsbereit, eine wachsende Minderheit aber auch zunehmend feindlich. Diese Polarisierung entspricht dem Polaritätsgesetz und die Aufteilung in zwei Lager polarisiert die Gesellschaft, wenn es auch über das zweitwichtigste der Gesetze innerhalb derselben durch Resonanz eine gewisse Geborgenheit gibt. Schauen wir uns die Welt aus Sicht der Flüchtlinge an. Die meisten suchen wohl Fülle bei uns. Viele hier haben aber Angst, daraus könnte ihnen Mangel entstehen. Folgen wir auf dem Boden der Spielregeln des Lebens, dem altbewährten Rat der Indianer, immer auch eine Zeit und ein Stück Weges in den Mokassins des anderen zu gehen. Offenbar haben Flüchtlinge Gründe, ihre Heimat zu verlassen. Die meisten verloren zu Hause ihr Auskommen und erlebten Hunger oder Krieg und manche beides. Betrachten wir ihre Heimat, ob Syrien oder Irak, sind das Länder, die vorher ihr Auskommen hatten. Ja, wo die Landwirtschaft erfunden wurde, wie im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Dass sich solche ärmeren Länder heute schlecht ernähren können, hat auch damit zu tun, dass reiche Länder wie die europäischen und besonders Deutschland große Mengen Futtermittel dort kaufen, um damit bei sich Masttiere in Massentierzuchthäusern unter entsetzlichen Umständen und Qualen zu mästen. Dabei vernichten wir, wie gesagt, aus Kalorienperspektive 90% des Nährwertes, die zu Kot und Gülle werden. Die nächste Frage: Wie kommt es zu den vielen Kriegen in der armen und besonders der armen und ölreichen Welt? Gibt es dort so viele Waffenfabriken, deren Produkte vernichtet werden müssen, um die Wirtschaft in Gang zu halten? Offenbar nicht. Die US-Amerikaner haben lange und intensiv im Irak danach gesucht, ohne irgendetwas zu finden. Und sie haben sicher gut gesucht, denn mit dem Nullergebnis war der Grund für ihren Überfall als Vorwand und Erfindung entlarvt. Die Waffen stammen praktisch ausnahmslos aus der reichen Welt. Und Deutschland tut sich als drittgrößter Waffenproduzent und Verkäufer hervor. Diese Waffenexporte wirken, milde gesagt, destabilisierend auf die Empfängerländer. Und die größten Waffenexporteure sind zwar nicht die Deutschen, aber ausgerechnet deren beste Freunde, die USA. Zugleich sind die auch die Weltmeister der Destabilisierung. Whom to invade next? Wen als nächstes überfallen? Nennt Michael Moore selbstkritisch seinen Film über die Politik seines Landes USA. Es geht hier nicht um Schuldprojektion, aber es gibt durchaus einen Bezug der reichen westlichen Welt zum Elend in den armen bzw. ölreichen Ländern. Wo sollen die Flüchtlinge anders hin als dorthin, von wo die Waffen und der Hunger kommen? Dort ist nämlich weder Hunger noch Krieg, sondern fast schamloser Überfluss. Wer kann es ihnen eigentlich verdenken, wenn sie dorthin fliehen, wo am meisten Überfluss ist, von dem sie etwas abbekommen wollen? Hinzu kommt: In ihren Ländern ist es schon vor den Kriegen immer enger geworden, weil sie ständig mehr werden und dadurch auch immer jünger und ihre Länder immer ärmer. Zumal ihre Glaubensbrüder in den schwerreichen Ölländern keinesfalls bereit sind, unter Brüdern zu teilen. Die Saudis schwimmen auf Öl und im Geld, aber statt ihre ärmsten Glaubensgenossen zu stützen, richten sie lieber hin, wenn sie der falschen, in Anführungszeichen, Islamfraktion angehören oder Kritik an ihrer absolutistischen Diktatur üben. Ansonsten stiften sie Waffen für die sowieso schon brodelnde islamische Welt. Etwas peinlich, wenn diesen Musterschülern, was Demokratie, Menschenrechte und Gleichberechtigung angeht, ausgerechnet die Deutschen gerade eine ganze Fabrik zur Produktion automatischer Waffen verkauft und gebaut haben. Offenbar, um die lästigen Waffenexportkontrollen im eigenen Parlament leichter zu umgehen.